Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. 14. Dezember. Hören Sie gut zu. Alle Bäume sind Bäume und gehören in den Wald. Eigentlich wollte ich heute etwas über eines unserer Kernthemen und einen von den etablierten Parteien am häufigsten missverstandenen und missbrauchten Begriff schreiben. Transparenz. Gähn, wie langweilig werden jetzt einige unserer Leser einwenden. Ihr habt recht, aus aktuellem Anlass folgt deshalb nun ein Bericht aus dem Landtag NRW. Die FDP-Fraktion hatte in der Drucksache 16-1621 einen Antrag gestellt, der als Top 9 in der gestrigen Plenarsitzung behandelt wurde. Und unter der Leitung eines sehr souveränen Vizepräsidenten Daniel Düngel, Piraten, wurden wir Zeuge einer emotionalen und geradezu epischen Debatte. Eine Debatte, eingeleitet vom Redner der FDP-Fraktion, Karl-Heinz Busen, in der es um den Orkan Kyrill, um Waldwandlungsgenehmigungen, einen Eingriff in das Forstgesetz und um Weihnachtsbäume ging. Ja, ihr habt richtig gehört. Weihnachtsbäume. Endlich werden die drängendsten Probleme unserer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes an der Wurzel gepackt. Alle Bäume sind Bäume und gehören in den Wald. Und denkt denn keiner an die Kinder? Die Pressestelle der Piratenfraktion im Landtag NRW hat es sich nicht nehmen lassen, die aufwühlende Rede des Abgeordneten Busen musikalisch zu umrahmen. Das ergreifende Stück Zeitgeschichte könnt ihr im Link hier unten genießen. Auch der Autor dieser Zeilen konnte beim ersten Hören seine Tränen kaum zurückhalten. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.